Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor ohne Worte, Hip-Hop-Instrumentals. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Helber. Deutschen Kaputtnicks mit Brief an den Bundeskanzler in der Instrumental-Version, in der Vocal-Version in meinen Ohren wirklich kaum auszuhalten, aber als Instrumental wirklich sehr, sehr angenehm. Aus den tiefsten New Yorker Brooklyn stammt Spectre, der seine Version von Hip-Hop Dub-Hop nennt und seinen Stadtteil Crooklyn. Er bestätigte 1995 schon, was viele Kritiker schon längst vermutet haben, aus den Hip-Hop-Instrumentals hat sich längst eine eigene Kunstform entwickelt. Ob man die jetzt Trip-Hop oder Dub-Hop nennt, ist eigentlich egal. Hören wir das düstere Machwerk von Spectre, Mayday und Nightstalker. Thank you. Old Dirty Bastard oder soll man sagen Soul Society, die von Shimmy Shimmy Ya, dem Song von Old Dirty Bastard, einen Remix angefertigt haben und dazu gleich mit die Instrumentalversion produziert haben, die wir gerade gehört haben. Gerade bei neueren Hip-Hop-Acts hört man gerade auf den Instrumentalversionen den Einfallsreichtum von so manchen Produzenten. Ich erinnere mich an ein Konzert vor Jahren mit Public Enemy, wo sie noch nicht mal ihre Instrumentals dabei hatten und sich selbst von Platte gedoppelt haben. Der Grund war auch, warum so manche Hip-Hop-Größen ihre Instrumentals gleich mit auf die Maxi gepackt haben, jedenfalls so in den späten 80ern. Das liegt auch daran, dass sie dann direkt auch ihr Live-Playback für Konzerte direkt mitproduziert haben. Obwohl da viel gesampelt wurde, war das Playback von Public Enemy von 1987 wirklich ganz schön gewagt und ziemlich nackt. Public Enemy Number One von Public Enemy. We'll be right back. DJs von Hip-Hop-Formationen zeigen gerne, wenn sie Instrumentals produzieren, was sie so drauf haben. Das war ein Beispiel, die Münchner Formation Main Concept mit Sounds fürs Auditorium. Ich habe es schon erwähnt, aus Hip-Hop-begeisterten DJs sind Produzenten von Trip-Hop und ähnlichen Low-Tempo-Stilen geworden. Das heißt, das gerappte Wort spielt, wenn überhaupt, noch eine untergeordnete Rolle. Beispiel DJ Cam aus Paris, der mit seinen Veröffentlichungen alle möglichen Genres streift, aber dennoch immer noch ganz klare Hip-Hop-Beats und Scratches verwendet. Hören wir ihn von seiner CD Loa Project mit Ghetto Love. We'll be right back. Terence Parker mit Homecoming von dem Sampler 3 Minute Blunts, Unterzeile The Sound of Detroit Instrumental Hip Hop. Er hat auch diesen Sampler zusammengestellt und weist in den Liner Notes im Booklet darauf hin, dass trotz des Motown- oder Techno-Image der Stadt Detroit Hip Hop die Lieblingsmusik der Jugend ist. Kein Wunder, dass gerade aus dieser quirligen Musikmetropole andere Hip Hop-Ansätze kommen. Hip Hop ohne Worte, sozusagen. Im Laufe dieser Stunde noch ein weiteres Stück von diesem Sampler. DJ Crush, dem jambanischen Soundtüftler par excellence, hat Hip-Hop-Instrumentals produziert, die von japanischer Folklore bis hin zum Jazz sehr, sehr vielseitig sind. Er hat dem Genre Hip-Hop oder auch Trip-Hop, wie man will, neue Impulse gegeben und einen unverwechselbaren Soundstempel aufgedrückt. Hören wir ihn von seiner CD Maiso mit Anticipation. Andy Turner ist ein Soundtüftler aus dem englischen Manchester. Er zeigt aus seinem Album, das er unter dem Künstlernamen AIM veröffentlicht hat, dass man kein DJ mehr sein muss, um Hip-Hop-Instrumentals zu produzieren. Wir hörten vom Album Hinterland das Stück From a Seaside Town. Zurück zu den Wurzeln der Hip-Hop-Instrumentals, DJs, die in den Stücken ohne Rap zeigen, was sie so drauf haben. Gut zu hören bei der Instrumentalversion von The Magnificent Jesse Jeff von 1987, wo der DJ Jesse Jeff sich selbst ein Scratch-Denkmal setzt. The the magnificent. So busted, beat. Alte Hip-Hop-Schule, DJ Jesse Jeff und Fresh Prince. Nochmal zurück zu dem gerade erwähnten Sampler 3-Minute-Hip-Hop-Lanz, den der Detroiter Terrence Parker zusammengestellt hat und der in den späten 90ern schon so manchen Freistil, der heute en vogue ist, vorweggenommen hat. Beispiel Who Done It von Papa Willie. Das war's auch schon was in diesem Soundcheck, in dem es um Hip-Hop-Instrumentals ging. Hören wir noch bis zum Nachrichten das Stück The Beast von Palmskin Productions von dem Sampler The Story of Mo Wax. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or lust, or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him, for he is the harbinger of death.